klare Sache. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Denise Mina. Aus dem Englischen von Zoe Beck. Hörspielbearbeitung und Regie Janine Lüttmann. Zweiter Teil. Willkommen zum zweiten Teil unseres Podcasts. Mein Name ist Trina Keeney. Deine Nachbarin hat ein Bild von uns getwittert. Oh Gott, die Narbe. Hier hast du dich verkrochen. Haben Sie nicht schon genug Ärger? Sophie Buchanan. Los, einsteigen. Der Mann stieß mich in das Auto. Und dann stürzte aus dem Nichts ein Berg auf uns herab. So endete die letzte Folge unseres Podcasts mit Sophie Buchanan alias Anna McLean. Anna scheint über mehrere Leben zu verfügen, denn sie sitzt hier neben mir. Du bist also ganz offensichtlich nicht von einem Berg erschlagen worden. Nein, aber es war knapp. Sophie, bitte klär uns auf, was dort im schottischen Luxushotel Skibur Castle geschah. Also, die Autotür war weg. Robert McKay und der Messermann lagen am Boden. Los, Anna, mach schnell! Finn war in Hamishs Wagen ohne Licht auf uns zugerast, hatte die Männer umgepflügt und die Tür des Entführerautos weggerissen. Nun komm! Ich stieg hastig bei ihm ein. Finn gab Vollgas, noch ehe ich die Tür richtig schließen konnte. Ruf die Polizei! Nein! Ich habe gerade zwei Männer umgefahren, wir müssen zur Polizei! Bitte, Finn, keine Polizei! Warum hat er dich Sophie genannt? Ich denke, so hieß Adams Ex-Freundin. Ich weiß es nicht. Habt ihr, du und Adam, den Laden da ausgeraubt, um an Heroin ranzukommen? Ja. Von wegen. Du bist nicht der Typ für Heroin. Bieg da links ab, da können wir uns eine Weile verstecken. Hast du noch Tabak? Hier. Also, wer ist Sophie Buchanan? Das ist bloß ein Name, den ich mal verwendet habe. Er hat meinen Namen falsch verstanden. Gut. So kann er ihn nicht googeln. Bist du eine Industriespionin? Nein, es geht um Dinge, die vor langer Zeit passiert sind. Dieser Typ hat ein verdammt großes Messer. Warum bist du nicht einfach weggefahren? Ich habe darüber nachgedacht. Aber du hast kein Geld für Benzin. Ich wusste, dann hätte ich ein schlechtes Gewissen. Danke. Wir sind nicht ernsthaft hier, weil du glaubst, dass Leon unschuldig ist. Es ist schon ein bisschen komplizierter. Gib mir die Kurzversion. Ich stamme nicht aus Aberdeen, sondern aus London. Jemand hat den Mann mit dem Messer auf mich angesetzt, um mich zu töten. Dich? Ein Auftragskiller? Du bist eine Hausfrau. Sag mir, was hier läuft. Werden wir die Polizei rufen? Nö. Ich krieg schon noch raus, wer du bist. Vorher verhungerst du. Das kann dauern. Estelle hat auch immer darauf gewartet. Hast du was von ihr gehört? Nein. Und du von Hamish? Nur von den Mädchen. Es geht ihnen gut. Immerhin. Wer ist Sophie Buchanan? Albert hatte mir gesagt, ich solle Finn loswerden und mich weiter verstecken. Das würde ihm und Tiegler gut passen. Ich dachte daran, dass Leon Gretchen Tiegler geheiratet hatte. Vielleicht wusste er nicht über sie Bescheid. Aber ich hörte meinem Gedankengang zu und merkte, dass ich verzweifelt versuchte, Leon als guten Kerl dastehen zu lassen, was er eindeutig nicht war. Er hatte seine Geschichten nicht mit mir geteilt. Er hatte bloß für ein anderes Publikum geübt. Mein Gott, war ich mies darin, mir Freunde auszusuchen. Also, Anna, Sophie, wie weit weg von diesen Männern ist weit genug? Sehr weit. Ich vermute, du hast deinen Pass nicht dabei? Eigentlich schon. Ich brauchte einen Moment, bis ich merkte, dass wir zum Flughafen von Inverness fuhren. Ich konnte nicht fliegen. Mein Pass war der einer Toten und würde am Grenzkontrollschalter Alarm auslösen. Aber diese Krise war noch eine Stunde Fahrt entfernt. Wir könnten dahin fahren, wo die Dana abgelegt hat. Nach Frankreich? Vielleicht finden wir noch was raus. Der nächste Flug geht in 6 Stunden. Mist. Nach London geht's in einer. Dort ist die Podcastmacherin. Ich schreibe sie gleich mal an, ob sie sich mit uns trifft. London ist gut. Bei einem Inlandsflug brauchte ich meinen Pass nicht. Also, war es ein Van Gogh? Was? Hast du einen Van Gogh geklaut? Ja. Du siehst schlecht aus. Mir geht's auch nicht besonders. Leg dich hin. Ich fahre das Auto irgendwo hin, wo es weniger auffällt. Gut. Sei nur rechtzeitig zurück. Klar. Ich sah, wie er zum Abflugbereich durchging. Er winkte mir kurz zu. Dann war er verschwunden. Er war wirklich ein netter Kerl. Vielleicht sollte ich ihm meine Geschichte erzählen. Von der Vergewaltigung, dem ungerechten Prozess, den Droh anrufen. Ich entschied mich dagegen. Ich wollte ihn nicht noch weiter in die Sache reinziehen. Ich beschloss zu warten, bis sein Flugzeug abhob. Hey Mom, hier ist es super. Wir waren heute am Strand und ich bin richtig weit rausgeschwommen. Hab dich lieb. Ich dich auch, ganz doll. Mein Magen verkrampfte sich. Ich warf mich in den Autositz und wollte mich unter meinem Mantel verkriechen, als ich aus dem Augenwinkel Scheinwerfer bemerkte. Sie gehörten zu einem Jeep, der vor dem Haupteingang stehen blieb. Eine schwarz gekleidete Gestalt stieg aus und eilte ins Flughafengebäude. Als er durch die hell erleuchtete Halle ging, sah ich, dass es der Messermann war. Schnell stieg ich aus Hamishs Wagen aus und schlüpfte hinter zwei geparkte Autos. Wo bleibst du? Versteck dich! Wieso? Messermann kommt rein. Oh, shit. Ich behielt den Jeep im Auge. Er fuhr in meine Richtung. Im Licht des Terminals erkannte ich, dass Albert am Steuer saß. Er hatte Hamishs Wagen entdeckt und beschleunigte. Ich war immer noch schockiert, dass mein früherer Chef so ein Verräter war. Er hatte sein Handy am Ohr. Ein Bus glitt von der Hauptstraße heran, blieb mit laufendem Motor stehen. Albert sah zu Hamishs Wagen rüber, dann zum Bus. Plötzlich zuckelte ein Gepäckwagen heran, parkte parallel zum Bus und nahm Albert die Sicht. Der Fahrer stieg aus und lud große Frachtkisten ein. Dann fuhr der Bus los, direkt auf mich zu. Die Lichter strichen über meinen Kopf hinweg. Ich rollte unter eins der Autos. Als der Bus vorbei war, hob ich vorsichtig den Kopf und sah, dass der Jeep dem Bus folgte. Wo bist du? Ich versteck mich auf der Damentoilette. Sind Sie weg? Sie denken, wir verstecken uns im Gepäckraum eines Busses. Achtung an alle Passagiere des EasyJet-Fluges nach London. Ihr Flug steht in Kürze am Gate F14. Lauf! Das schaffen wir! Wir schafften es tatsächlich. Zitternd ließ ich mich in den Sitz neben Finn fallen. Im Handy suchte ich den Hashtag Justice for Buchanan. Es war unglaublich. Die Leute schrieben nette Dinge über mich. Dass ich Mut hätte und dass die Polizei mir nicht geholfen hätte. Ich war überrascht und gerührt. Jemand hatte einen Artikel verlinkt. Darin stand, dass die Kommissarin, die mich damals verhört hatte, im Gefängnis saß. Detective Sergeant Hummings. Es war herausgekommen, dass sie sich hatte bestechen lassen. Von Gretchens Assistentin Dauphine Loire. Sehr geehrte Fluggäste, unser Abflug verzögert sich noch um wenige Minuten. Bist du gerade auf Twitter? Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Nee. Guck mal, ich habe was gepostet, bevor der Typ aufgetaucht ist. Ein neuer Song? Nein, ein Podcast über Leon Parker und über Skibo. Nichts Tolles, nur eine Stimmaufnahme. Aber es läuft richtig gut. Mit Screenshots. Finn, was hast du getan? Ich habe nur gesagt, dass sich Leon nicht umgebracht hat. Dass noch jemand an Bord war, der das Foto gemacht hat. Finn, wenn noch jemand auf dem Schiff war, hat diese Person 3 Menschen getötet. Du hast gerade verbreitet, dass wir das wissen. Ich dachte, das würde Spaß machen. Du bist so ein hirnloser Idiot. Mein Herz raste immer noch, als wir landeten. Es war eine Mischung aus Empörung und Erschöpfung. Cool. Die Podcasterin will sich mit uns treffen. Wann? In 2 Stunden. Und mein Podcast hat schon 30.000 Likes. Halt die Fresse. Ich finde, du bist eine unheimlich wütende Person. Halt dein anorektisches Maul. Ich nehme alles zurück. Was soll das, dich so zur Schau zu stellen? Ich mache halt eine kleine Unterhaltungsnummer. Eine Ablenkung von der Misere der Existenz. Über meinen toten Freund. Du hast doch damit angefangen. Auf Twitter behaupten Leute, dass ich sterbe. Ich zeige ihnen, dass ich lebe und mich für die Welt interessiere. Außerdem muss ich gerade mit einer echt schwierigen Situation klarkommen. Bald wird sich herumsprechen, dass mich meine Frau verlassen hat und dass sie mit einem reichen Anwalt ein Kind kriegt. Ich will, dass man sich noch etwas anderes über mich erzählt und sei es nur, dass ich deinen alten Boss umgefahren habe. Sag das nochmal. Dass ich deinen Boss umgefahren habe? Nein. Weiter davor? Meine Frau hat mich verlassen und kriegt ein Kind. Anna, entschuldige. Ich dachte, sie hätten es dir gesagt. Ein Kind? Nein. Das haben sie mir nicht gesagt. Finn brachte mir einen Kaffee. Er wurde kalt. Das Kind könnte nicht von dir sein. Ich bin krank. Und? Und? Du verstehst es nicht. Ich hatte das Gefühl, dass er sich gerade noch so zusammenriss. Und ich wollte ihn nicht drängen. Ich fühlte mich, als würde ich vom Rand der Welt abrutschen. Finn nahm meine Hand und hielt sie fest. Wir waren beide dankbar, dass da noch jemand war. Jemand Freundliches. Wie gut, Sie sind pünktlich. Schön, Sie kennenzulernen, Miss Keeney. Sie haben mir mit Ihrem Podcast viele negative Reaktionen eingehandelt. Das tut mir leid, das war nicht beabsichtigt. Egal. Die Leute laden uns runter, schon um rauszufinden, was sie widerlegen wollen. Sie haben uns in den Charts weiter nach oben gebracht. Sie arbeiten für die BBC. Verwaltung, ich mache keine Sendung. Lassen wir die Förmlichkeiten. Sie können dem Miststück sagen, dass ich ihn nicht löschen werde. Was? Ich war ehrlich enttäuscht, dass sie geschickt hat. Ich mochte ihre Musik nämlich immer gern. Bezahlt sie oder sind sie Promi-Freunde? Läuft es so? Von wem reden Sie? Gretchen Tiegler? Ihre Assistentin hat sie doch dazu gebracht, mich unter Druck zu setzen. Nein, wir möchten mit Ihnen über den Fall reden. Wir wollten fragen, was mit der Halskette geschah, die Leon Parker seiner Tochter Violetta an dem Abend geschenkt hat. Das wissen Sie doch verdammt genau. Nein, tun wir nicht. Tiegler erhielt die Kette per Post. Dann geht es doch um Sie. Tiegler hat uns nicht geschickt. Hier, sehen Sie. Ich hob meinen Pony und zeigte ihr meine Narbe. Zunächst war sie verwirrt. Oh Gott. Aber dann begriff sie. Alle dachten, sie wären tot. Wo waren sie die ganze Zeit? Versteckt. Sollten wir nicht lieber woanders hingehen? Finn hatte recht. Hier waren zu viele Leute. Wir liefen zum Cavendish Square, einem kreisförmigen Park, der recht leer war. Meine Freundin Anna hat ihren Podcast verfolgt, weil sie Leon Parker kennt. Im Ernst? Waren Sie mit ihm befreundet? Nicht so richtig. Ich habe ihn gekannt, bevor er Gretchen Tiegler heiratete. Und ich bin sicher, dass er sich nicht umgebracht hat. Sie denken, ich habe mich geirrt. Wir glauben, an dem Abend war noch jemand auf dem Schiff. Tiegler war zur Tatzeit nachweislich in Paris. Sie hat mich übrigens wegen des Podcasts kontaktiert. Tiegler direkt? Nein, sie schickt jemanden. Eine Frau. Sie wies mich an, den Podcast zu löschen. Er sei eine Zumutung für die Familie. Wie sah die Frau aus? Schlank, blond, gepflegt. Einfach nur glatt mit eisigem Gehabe. Ich fand sie gruselig. Sie bot mir Geld an, wenn ich den Podcast vom Netz nehme. Ich habe abgelehnt. Mutig. Ich hatte ja keine Ahnung. Was wissen Sie genau über die Halskette? Tiegler hat sie eine Woche nach dem Untergang der Dana erhalten. Sie kam mit der normalen Post in einem wattierten Umschlag. Sie warf ihn weg, bevor ihr klar wurde, dass er wichtig sein könnte. Das ist gelogen. Klar, aber das hat sie der Polizei erzählt. Wissen Sie etwas über Leons finanzielle Situation? Er war bankrott. Sie sollten eigentlich nach Amila fragen. Der Köchin. Genau. Sie ist kurz vorher von Bord gegangen und sitzt jetzt in Haft. Sie geht nicht in Berufung. Was? Keine Ahnung, ob man sie erpresst oder ob sie einfach nur einen schlechten Rechtsbeistand hat. Ich hatte das Gefühl, dass Trina mit mir allein reden wollte und tat so, als müsste ich zur Toilette. Finn Cohen weiß nicht, was sie tun, oder? Nein. Sie wissen, was mit Erin Harper passiert ist, die sich zu ihrem Fall gemeldet hat. Ja, sie ist tot. Deshalb bin ich untergetaucht. Tja, das war falsch. Erin hätte sich nicht verstecken dürfen. Ich an ihrer Stelle hätte mich möglichst direkt neben die scheiß Queen gestellt und alles durch ein Megafon in die Welt gebrüllt. Wir gingen im Guten auseinander. Trina umarmte mich und flüsterte mir zu, ich sei eine Heldin. Nett gemeint, aber Heldinnen sind für gewöhnlich tot. Du stellst dich in die andere Reihe. Nicht direkt hinter mich. Aber warum? Falls irgendjemand was von uns will. Einer von uns muss durchkommen und nach La Rochelle fliegen. Das ist doch Quatsch. Kannst du einfach mal die Fresse halten? Ich benutzte Sophie Buchanans Pass und wollte Finn da raushalten, falls man mich für tot erklärt hatte. Er wusste, dass etwas nicht stimmte und ich fühlte mich mies. Madame. Ihren Ausweis, bitte. Hier. Madame. Sie müssen ihn vor das Lesegerät halten. Ich muss sie jetzt abführen. Verschwitzt und atemlos legte ich Sophie Buchanans Pass auf den Scanner. Ist nicht gültig. Wartete. Endlich haben wir sie. Ein Licht unter ihm veränderte sich und piepte bestätigend. Hier hast du dich verkrochen. Sie sind tot. Madame? Ja? Denken Sie daran, Ihren Pass nächstes Jahr zu verlängern. Ja, danke. Mein Pass war gültig. Noch für 8 Monate. Ich konnte überall hin. Alles gut bei dir? Du bist weiß wie die Wand. Ja. Finn, ich muss dir jetzt die Wahrheit sagen. Ich heiße Sophie Buchanan. Sagt dir das irgendwas? Nein. Ich wurde vor 10 Jahren in einem Hotel von 4 Fußballern vergewaltigt. Der Fall schlug ziemliche Wellen. Sie wurden freigesprochen. Dieser Fußballclub gehörte Gretchen Tiegler. Nach dem Prozess hat jemand versucht, mich in meinem Haus zu töten und ich bin abgehauen. Alle glaubten, ich wäre ermordet worden. Sophie Buchanan. Dieses Foto von dir und mir vor meinem Haus beweist, dass ich noch lebe. Sie können es sich nicht leisten, dass ich nochmal aussage. Nicht jetzt. Ich glaube, ich muss mich übergeben. 5 Stunden später waren wir auf der Ile de Ré und blickten in Saint-Martin auf den Steg, wo die Dana abgelegt hatte. Ich fühlte mich weit weg von allem. Magst du einen Kaffee? Ich habe Hunger. Lass uns vorher eben ein Update aufnehmen. Dass Trina Keeney bedroht wurde oder sowas. Ich denke, ich sollte mich outen. Einfach sagen, dass ich Sophie bin. Bist du dir sicher? Es könnte gefährlicher sein, sich zu verstecken. Finn drückte auf Aufnahme und schüttelte ein 10-minütiges Update aus dem Ärmel. Wir haben Trina Keeney in London getroffen. Es war durchaus beeindruckend. Ich sagte einfach, dass ich Sophie Buchanan sei und einige schon von mir gehört haben. Dann gingen wir was essen. Finn steckte sich Pommes in den Mund, machte ein Selfie und postete es. Bist du irre? Warum? Auf dem Bild kann man erkennen, wo wir sind. Wir sind morgen eh wieder weg. Die haben Flugzeuge und alles. Guck mal, was die Leute alles posten. Die sind voll auf deiner Seite. Und die Zahlen gehen durch die Decke. Scheiße, da steht's schon. Schöne Grüße nach Saint-Martin. Wir sollten sofort verschwinden. Komm, noch 2 Stunden. Ein bisschen auf den Spuren von Leons Familie wandeln. Meine Tochter. Da muss ich ran. Hey, Lizzie. Was zum Teufel machst du in Frankreich? Hamish? Wieso rufst du mit Lizzies Telefon an? Beantworte meine Frage. Woher weißt du das überhaupt? Estelle folgt Finns Twitter-Account. Mist. Wenn sie das mit Sophie Buchanan herausfand, konnten sie mir das Besuchsrecht für die Mädchen verweigern. Geht es den Mädchen gut? Wie kann es sein, dass du in Frankreich bist? Du bist früher nie geflogen. Sind die Mädchen okay? Ja. Wer ist Sophie Buchanan? Ist sie auch bei euch? Ich weiß, dass Estelle schwanger ist. Dann legte ich auf. Ich war so müde von all dem. Finn zog mich hoch und zwang mich, durch die Gegend zu schlendern. Dabei hätten wir rennen sollen. Vermisst du deine Mädchen? Kaum zu ertragen. Du redest nie darüber. Das macht es nur schlimmer. Guck mal hier. Der Laden. Du willst nicht ernsthaft Klamotten kaufen? Nein, da. Der Aufkleber. Missoni. Die Tochter von Leon trug doch ein Kleid von Missoni. Vielleicht hat sie es hier gekauft. Lass uns mal fragen. Wir öffneten die Tür und traten in einen kleinen Laden. Bonjour. Sie führen auch Missoni, nicht wahr? Ja. Ah, Sie sind Finn Cohen. Ja, das bin ich. Ich höre mir dieses Ding an, das Sie machen. Die Einheimischen sind nicht sehr glücklich, dass Sie alles wieder zur Sprache bringen. Ich find's gut. Es ist Nebensaison, vielleicht kommen dann mehr Leute. Hat Violetta Parker hier das Kleid gekauft, das sie an dem Abend trug? Ja. Aber es hieß, es habe 1.000 Euro gekostet. Sind Kleider von Miss Sony so teuer? Sie hat zwei gekauft, dasselbe Kleid zweimal. Einmal in 36 und einmal in 42. Hatten Sie keine 38 oder 40? Doch, natürlich, aber sie wollte diese. Hat sie sie anprobiert? Nur die 36, passte perfekt. Und zahlte sie bar? Nein, sie ließ aufs Hotel Bel Air schreiben. Wie ungeniert sie mit ihm flirtet. Schönen Dank. Und gerne. Er verbeugt sich auch noch zum Dank. Albernes Theater. Schönen Tag Ihnen. Als wir endlich draußen waren, schlug ich wieder den Weg zum Hafen ein. Sehr nette Frau. Er nun wieder. Warum kauft Violetta zwei Kleider in unterschiedlichen Größen? Ist das wichtig? Schau dir das Foto an Deck an. Violetta ist von Größe 42 weit entfernt. Und? Das heißt, es waren zwei Frauen an Bord, die dasselbe auffallende Kleid trugen. Es war tatsächlich noch jemand dort und hat das Foto gemacht. Und weil diese Person dasselbe Kleid trug, ist niemandem die überzählige Person auf dem Schiff aufgefallen. Könnte sein. Vielleicht Violettas Mutter? Von Trina. Hey, ich habe Neuigkeiten. Amila, die Köchin, die damals von Bord der Dana gegangen ist und verhaftet wurde, hat einen inoperablen Hirntumor. Deshalb legt sie keine Berufung ein. Ihre Freundin sagt, sie wurden von Tigler bestochen und haben sich entschieden, das Geld für die Bäckerei zu nehmen. Das ist aber off the record, nicht für den Podcast. Sie hat immer noch Angst vor Tigler. Schau mal. Eine große Yacht legte an. Sie hatte ungefähr die Größe der Dana. Wir malten uns aus, wie Violetta, Mark und Leon Parker auf Deck Champagner tranken. Plötzlich entdeckte ich eine blonde Frau und einen bulligen Mann. Er war groß, trug eine ramponierte Lederjacke und hatte ein rotes Gesicht. Wir müssen weg. Schnell! Ich sah mich nach einem Versteck um. Nichts. Also steuerte ich auf das Hotel Bel Air zu. Was war denn los? Ich habe einen Mann gesehen, wie den in Skibo. War es derselbe? Nein, ein anderer, aber ich glaube, er hat nach uns gesucht. Schon gut. Du hast dich nur erschreckt. Er hat jemanden gesucht, eindeutig. Okay, okay. Oh, nein, Sie sind Finn Cohen. Ja. Wahnsinn. Ich bin ein großer Verehrer Ihrer Musik. Danke, das ist sehr freundlich. Würden Sie uns vielleicht kurz vor jemandem verstecken? Wir werden verfolgt. Ja, selbstverständlich. Mein Name ist übrigens Hector. Danke, Hector. Könnten Sie uns auch ein Taxi zum Flughafen rufen? Natürlich, ja. Ach, Ihre Musik. Sie bedeutet mir so viel. Sie haben Never Again auf meiner Hochzeit gespielt. Das war überirdisch. Hector, Violetta Parker ist hier abgestiegen, oder? Ja. Wie war sie so? Hübsch, jung. Hatte sie eine Suite? Die allerbeste, ja. Also sie tat so, als wäre das richtig, aber sie war eindeutig eine arme Person. Woran machen Sie das fest? Sie freute sich einfach zu sehr über die Obstkörbe, das Bad mit den kleinen Seifen und reiche Leute nehmen es als gegeben an und beschweren sich. Haben Sie alle Ihre Sachen nach Hause geschickt? Ja, wir schicken alles an eine Adresse in Venedig. Haben Sie die noch? Ja, hier. Oh. Darf ich ein Foto davon machen? Also eigentlich nicht, aber ich gehe mal eben ans Telefon. Oh, Finn Cohen. Oh, schade. Unsere Begegnung ist jetzt leider zu Ende. Ihr Taxi wartet. Er hatte Tränen in den Augen. Finn trat um den Schreibtisch herum und küsste Hector förmlich die Wangen. Hector war so bewegt, dass er einen kleinen Schrei ausstieß. Schließlich brachte er uns in den Hinterhof, wo das Taxi wartete. Ich rutschte runter und hielt über den Fensterrand Ausschau nach dem rotgesichtigen Mann. Erst als wir aus der Stadt heraus waren, atmete ich durch. Ich will das nicht mehr. Wir haben gerade so viel Unterstützung bekommen. Und alles wegen meines Podcasts. Hector, die Frau in der Boutique. Trotzdem, wir können nicht ewig weglaufen. Vielleicht hast du dich ja auch getäuscht. Wir sollten Gretchen Tigler gegenübertreten. Nimmst du irgendwelche Tabletten? Ich habe den Mann gesehen. Finn, was glaubst du, warum sie ins Kibo versucht haben, mich zu entführen? Was wollten sie? Mit dir reden? Genau, deshalb hat der Mann ein Messer zum Gespräch mitgebracht. Sie glauben, dass ich wieder über die Vergewaltigung rede und das gerade jetzt, wo es dem Club schlecht geht. Da stehen Milliarden auf dem Spiel. Unsere Leben sind in Gefahr. Mein Leben ist nicht in Gefahr. Oh Mann, du warst Zeuge, als sie mich entführen wollten. Auch du bist jetzt eine Bedrohung. Scheiße, mit dir hat man das echt schwer. Das sind nicht nur drei Leute. Die haben ein ganzes Netzwerk. Netzwerk? Oh, fick dich! Ich musste sofort mit jemandem reden, der genauso kaputt war wie ich. Ich nahm mein Telefon und rief Hamish an. Anna, es tut mir so leid. Ich wollte dir ja sagen, dass Estelle schwanger ist, gleich an dem Morgen. Aber du hast rumgebrüllt und mit Sachen geworfen und... Er ist so ein Feigling. Ich liebe ihn wieder ein bisschen. Ich muss mit dir über Sophie Buchanan sprechen und dann lasse ich dich in Ruhe. Finn und ich werden von so Typen gejagt. Bring die Mädchen in Sicherheit. Was für Typen? Auftragskiller. Warum? Geht's um Schulden? Nein, es ist eine lange, traurige Geschichte aus der Zeit, bevor wir uns kannten. Hör zu, die wissen, dass ich mit Finn unterwegs bin und die können uns zu euch zurückverfolgen. Wenn sie nach Porto kommen, finden sie die Mädchen. Hast du dir das ausgedacht, um meine Aufmerksamkeit zu bekommen? Hamish, bitte, bring die Mädchen in Sicherheit. Ich bin Sophie Buchanan. Was? Such die Bilder im Netz, dann weißt du, dass ich nicht lüge. Venedig. Schnellboot-Taxis reihten sich vor dem Ausgang des Flughafens. Der Fahrer leitete uns zu dem ersten Boot in der Reihe und wir kletterten unbeholfen hinein. Wir zeigten ihm die Adresse, die uns Hector gegeben hatte. Es war die Adresse von Violettas Mutter, Leons Ex-Frau, die in der Nähe des Bahnhofs wohnte. Wir schipperten eine Weile, dann wurde der Motor langsamer. Ich hatte alte Paläste erwartet, aber hier sah es wie sozialer Wohnungsbau aus. Prego, da sind wir. Sind Sie sicher? Sie. Wir bezahlten und stiegen die schmierige Treppe hinauf. Vorsichtig, auf jeden Schritt achtend, in einen Durchgang, der nach Schimmel und Urin roch. Den Blick hielten wir auf den offenen Innenhof gerichtet. Hier gab es nur eine Tür. Alt und verwittert. Hallo? Da hinten ist jemand. Kann das die Mutter sein? Sieht ganz schön fertig aus. Sie ist sehr dünn. Viel zu dünn für ein Kleid in 42. Wer seid ihr? Anna und Finn. Wir wollten mit Ihnen über Violetta sprechen. Seid ihr so scheiß Dana-Touristen? Nein. Naja, auf eine Art. Ich war vor Jahren mit Leon befreundet. Ich habe ihn in Schottland in einem Hotel kennengelernt. Er war da mit Lily Harkin. Das Miststück habe ich immer gehasst. Leon hat sie dort sitzen lassen und ich habe in ihre Creme gespuckt. Geschieht ihr recht. Was wollen Sie? Waren Sie mit Ihrer Tochter Violetta und Leon in Saint-Martin, als das Schiff unterging? Nein. Ich war hier. Darf ich das aufnehmen? Ja, sicher. Es heißt, Leon hätte sich und seine Kinder umgebracht. Das glaube ich nicht. Warum? Man weiß doch nie, was Leute tun. Als Violettas Gepäck bei Ihnen ankam, war da ein Kleid in Größe 42 dabei? Das war nicht Ihr Gepäck. Wieso? Die Kleider hatten die falsche Größe. Teures Shampoo, nichts stimmte. Ich hätte die Besitzerin ja kontaktiert, aber nichts war gekennzeichnet. Selbst die Etiketten waren alle aus den Kleidern herausgeschnitten. Seltsam. Während sie redete, huschte mein Blick mehrmals zum Mikrofon an Finns Handy. Ein Fehler. Finn, eigentlich möchte ich doch nicht, dass Sie das aufnehmen. Diese Leute, mit denen mein Mann zu tun hat, sind gefährlich. Ich kann auch draußen warten, wenn Ihnen das lieber ist. Ich hole mal Zigaretten. Möchten Sie auch welche? Permel Menthol, bitte. Ich sah mir die gerahmten Bilder auf dem Couchtisch an. Julia, als sie noch wunderschön war. Violetta als Kind. Und als Mädchen im Ballettröckchen. Violetta war immer so zart. Ein hübsches Mädchen. War eigentlich in dem Gepäck, das Ihnen geschickt wurde, ein Missoni-Kleid? Nein. Woher hatte Violetta das ganze Geld? Wie hatte kein Geld. Vi und ich sind schon lange pleite und Leon war es auch. Oh Mann. Er kam zurück und half uns eine Weile, aber ein Jahr bevor Vi starb, kam nichts mehr, gar nichts. Wir mussten in dieses Loch hier ziehen. Leon versprach, seine neue Frau Gretchen würde uns unterstützen. Und hat sie? Sieht das hier so aus? Hat sie es sich anders überlegt, als Leon starb? Ihre Assistentin Dauphine Loire war wohl schon länger misstrauisch. Nach der Hochzeit setzte sie einen Privatdetektiv auf ihn an. Und der fand heraus, dass er pleite war. Diese verdammte fette Kuh. Violetta war sehr sauer auf sie. Tigler hat ihn vor der Hochzeit nicht auskundschaften lassen? Offenbar nicht. Es schien irgendwie nur Loire wichtig zu sein. Warum? Erbt Loire, wenn Tigler nicht mehr ist? Keine Ahnung. Tigler hätte es definitiv früher herausfinden können. Sie unterstützte uns eine Weile mit ein bisschen Geld. Und dann kam ein Brief. Von ihr? Nein, von dem Miststück Loire. Darin stand irgendwas von veränderten Umständen. Aber Violetta hat sich die beste Suite im Hotel in Samotar gebucht. Sie kam mit dem Privatjet. Vielleicht hat das ein Freund bezahlt. Sie brachte immer Leute dazu, für sie zu bezahlen. Ein wenig schmeicheln und lächeln. Schon zahlte irgendwer ihre Rechnung. Wir waren zu nachsichtig mit ihr. Sie hatte es nicht leicht mit uns. Weil Leon gegangen ist? Und weil ich dann verrückt geworden bin. Ich war... Sie wissen schon. Sie hatte eine schwere Zeit. Musste immer Rücksicht nehmen. Sie wurde raffiniert. Sie lernte, andere zu manipulieren. Bitteschön. Die Mentholzigaretten. Julia bedankte sich und sank erschöpft aufs Sofa. Die Hand mit der Zigarette ausgestreckt, die andere ruhte zufrieden auf der 200er-Stange. Sie erinnerte mich an Leon. Sie mussten ein großartiges Paar gewesen sein. Sagst du mir endlich, wo wir hinfahren? In ein veganes Restaurant. Ich habe gar keinen Hunger. Wenn wir darauf warten würden. Was hat Julia gesagt, als ich weg war? Dass Leon pleite war und auch Gretchen sie nicht unterstützt hat. Und dass Dauphine Loire eine fette Kuh ist. Vielleicht war sie diejenige mit Größe 42. Wenn Loire auch in Samantha war, könnte sie für Violetta bezahlt haben. Sie hätte als Tiglas Assistentin mitkommen können und dann das Foto machen. Aber wie wäre sie vom Schiff gekommen? Geschwommen? Zu weit. Ich schick mal Adam eine Nachricht. Das Boot tuckerte langsam vor sich hin. Ich sah auf den Kanal. Hier war es gespenstisch ruhig. Plötzlich bemerkte ich ein Wassertaxi hinter uns. Es war immer da. Der Fahrer trug einen auffallend grünen Schal. Ich konnte für nicht darauf hinweisen. Er hielt mich eh schon für paranoid. Einige hundert Meter weiter lenkte unser Taxi in einen Seitenkanal, hielt dann vor den Stufen des Restaurants. Das Taxi, das uns gefolgt war, fuhr sehr langsam an der Öffnung vorbei. Die Vorhänge der Kabine waren geschlossen. Finn sah es auch. Ich glaube, das Wassertaxi da eben ist uns gefolgt. Ich habe es beobachtet, es wirkte unheimlich. Das ist Venedig im November. Ist dir nicht alles ein bisschen unheimlich? Der Kellner brachte uns die Speisekarten. Wir bestellten und als er wegging, spürte ich einen feuchten Luftzug an den Knöcheln. Die Tür hinter uns hatte sich geöffnet. Eine blonde Frau kam auf uns zu. Mr. Cohen, Miss Buchanan, darf ich Ihnen Gesellschaft leisten? Sie wartete nicht auf die Antwort. Der Kellner nahm ihren Poncho entgegen. Ich fotografierte sie heimlich. Sie setzte sich hin und bestellte in makellosem Italienisch ein stilles Wasser. Mein Name ist Dauphine Loire. Was wollen Sie? Ich komme im Namen von Gretchen Tigler, um mit Ihnen über Ihre Audiosendung zu sprechen. Ich verstand, warum Trina Angst vor ihr hatte. Etwas Kaltes umgab sie. Sie war hier, um eine Aufgabe zu erledigen. Und es war ihr egal, wie wir dazu standen. Sie war so frei von Anteilnahme, dass es schon fast roboterhaft wirkte. Wir wollen, dass Sie mit dieser Sendung aufhören. Ich glaube, wir haben eine gemeinsame Freundin. Kommissarin Hummings. Sie wurde gerade verhaftet. Sie wandte sich mir zu. In ihrem Blick lag keinerlei Erinnerung an die S. Hummings. So viel nichts in ihren Augen. Ungewöhnlich. Es fühlte sich fast wie eine Warnung an. Ich nahm sie nicht an. Hummings hat sie vorgewarnt, dass Aaron meine Aussage bestätigen würde. Sie haben Hummings bestochen. Das wurde vor Gericht widerlegt. Nichts wird vor Gericht widerlegt. Gerichte sehen etwas als erwiesen oder nicht erwiesen an. Es hat auch Vorteile, mit einem pedantischen Anwalt zusammengelebt zu haben. Wie dem auch sei. Dauphine ging erstaunlich schamlos damit um, was sie mir angetan hatte. Es war fast hypnotisch. Manche Menschen haben keinerlei innere Moral. Sie sehen jung aus für ihr Alter. Erstaunlich, wozu plastische Chirurgie heute in der Lage ist, nicht wahr? Sie sind gruselig, wissen Sie das? Etwas fehlt Ihnen. Wir würden Sie gerne nach Paris bringen, damit Sie Miss Tiegler treffen können. Geben Sie mir Ihre Nummer. Ich melde mich bei Ihnen. Sie grinste auf eine Art, die mir missfiel, und gab mir ihre Karte. Dann war sie fort. Sie war nicht fett. Ich habe ein altes Foto von ihr gesehen. Da war sie recht stämmig. Trina hatte recht. Sie ist gruselig. Bleib mal stehen. Ich schicke Trina kurz das Bild aus dem Restaurant. Finn sah sich ständig um, als erwartete er, dass jeden Moment Attentäter aus Hauseingängen hervorsprangen. Hör auf damit. Sonst weiß sie, dass sie uns Angst gemacht hat. Du meinst, sie beobachtet uns? Es ist schwierig, im Novembernebel selbstsicher durch Venedig zu gehen. Vorsichtig schlichen wir dahin und hofften dabei, lässig zu wirken. Wir folgten dem Gehsteig über kleine Brücken und gerieten irgendwann endlich in eine hellere Gasse mit Bekleidungsgeschäften der Sorte superreichen Protz. Wie muss es für Violetta wohl gewesen sein, hier zu leben und arm zu sein? Diese feuchte Wohnung war wirklich schlimm. Ich glaube, mich würde das wütend machen. Von Trina? Nein, Adam. Ja und? Hat er eine Idee, wie man von der Dana wieder an Land kommen konnte? Hey Anna, also um deine Frage zu beantworten, habe ich mir jetzt diesen beschissenen Tauchfilm angesehen. Jetzt bist du mir was schuldig. Ich schicke dir noch einen Screenshot, darauf ist die Reißleine von einem Zodiac. Auf dem Bild sah man den Taucher an der Tür. Links von ihm eine vermoderte Leine. Zodiac. Adam hatte einen Kreis darum gemalt. Ich google mal Zodiac und Yacht. Okay. Oh fuck. Nun sag schon. Pass auf, Zodiacs sind selbst aufblasende Rettungsboote in einem Kanister, die mit einer Reißleine funktionieren, die an der Reling des Schiffs befestigt sein muss. Wenn man die Leine zieht, bläst sich das Boot selbst auf und stößt sich ins Wasser ab, während die Leine am Geländer befestigt bleibt. Jemand hat das Schiff verlassen, als es auf dem Meer war. Aber wer war es? Na, unsere Horrorlady von vorhin. Kann sein. Vielleicht damit Tiegler Leons Sippe nicht versorgen muss. Dafür spricht auch, dass sie das Collier nicht an Bord gelassen hat. Vielleicht hatte Julia recht. Tiegler wollte ihr Vermögen Loire hinterlassen und die Heirat mit Leon hätte daran was ändern können. Ja, sie muss es zum Kotzen gefunden haben, so abgeschoben zu werden. Vor allem nach der ganzen Drecksarbeit, die sie für sie erledigt hat. Von Trina. Das ist sie. Haut sofort ab. Unsere zweite Podcast-Episode hatte 100.000 Likes. Große Zeitungen schrieben über uns. Finn war begeistert und nahm sofort eine neue Episode auf. Er erklärte, dass ich wirklich die Sophie Buchanan war. Dann ging er zu dem Gespräch mit Julia über. Er schnitt es direkt dahinter. Alle Etiketten waren aus den Kleidern herausgeschnitten. Findest du das okay? Ich höre genau da auf, wo sie uns die Zustimmung entzieht. Bezog sich das nicht auf alles? Nun mach dir keine Sorgen. Mir war nicht wohl dabei. Ich fand Julia nett und das war respektlos. Finn spielte alles nochmal vor und im Kontext wirkte es okay. Meine Agentin hat mir geschrieben. Sie hat alles Mögliche für uns organisiert, wenn wir zurückkommen. Talkshows, Interviews und der MeToo-Ansatz. Der ist nochmal ein ganz neuer Aspekt dabei. Wir haben ein hohes Angebot für einen Vorschuss auf eine Radiosendung. Und ein Buch. Am besten schreibst du das. Okay? Ja, warum nicht? Hast du mir überhaupt zugehört? Jemand ist gestern in unser Haus in Glasgow eingebrochen. Scheiße. Zum Glück hat Hamish die Kinder in Sicherheit gebracht. Mir reicht's jetzt. Was hast du vor? Anna. Miss Loire, hier ist Sophie Buchanan. Wir kommen. Sehr gut, in einer Stunde am Flughafen. Finn war außer sich. Aber ich wollte mich meiner Furcht stellen. Dieser Kampf musste ein Ende haben. Finn hatte noch eine Stunde Zeit, seine Entscheidung zu treffen. Derweil überredete ich ihn, noch einmal zu Julia Parker zu fahren. Ist das wirklich nötig? Ich würde gern kurz von ihr hören, dass es okay ist, diesen Podcast so ins Netz zu stellen. Ich habe ihn vorhin schon gepostet. Du hast was? Gepostet. Himmel, du wirst doch auch die Kontrolle behalten, was von dir im Netz landet. Wenn sie dagegen ist, nimmst du es wieder runter. Wir betraten den Hof und sahen, dass Julias Wohnungstür offen stand. Finn stieß mit der Fingerspitze dagegen und wir blinzelten in das dunkle Zimmer. Ich sah Julias Fuß. Einer ihrer Crocs lag einsam gute 3 Meter entfernt. Julia lag auf dem Rücken, das Gesicht wächsern, Mund und Kinn eine schwarze, blutige Sauerei. Finn würgte. Man hatte so oft auf sie eingestochen, dass ihr pinkfarbener Pulli tiefrot war. Oh Gott. Es kann nur Minuten gedauert haben, bis sie verblutet ist. Schau. Blutige Schlieren mit Pfützen auf dem Boden. Ich kann da nicht hingucken. Sie hat sich noch durch den Raum gequält und hat das Foto von Violetta geholt. Das ist schon rührend. Aber irgendwie auch seltsam. Wir sollten jetzt wirklich die Polizei rufen. Himmel, nein, die italienische Polizei würde uns jahrelang festhalten. Verdammt, Anna. Wir müssen sofort hier raus. Unsere DNA ist überall im Zimmer. Hör zu, wir haben dem Fahrer vom Wassertaxi ihre Adresse gezeigt. Ihr Interview ist online. DNA-Spuren sind unser geringstes Problem. Ich will nicht mehr. Ich will nach Hause. Mir ging es genauso. Ich wollte glauben, dass der Mord an Julia nichts mit uns zu tun hatte. Aber ich wusste es besser. Wir mussten sofort weg. Und zwar nicht mit dem Flieger, den Dauphine Loire für uns bereitgestellt hatte. Wir nahmen einfach den nächstbesten Zug. Meinst du, Gretchen Tiegler hat Julias Tod angeordnet, um uns abzuschrecken? Es wusste ja niemand, dass wir zurückkehren würden. Oder Julia wusste etwas, was sie uns nicht gesagt hat. Mir geht dieses Bild nicht aus dem Kopf. Schon erschütternd, wie sie ihre Tochter in ihr Herz drückt. Aber hat sie das Foto umarmt? Das Gesicht zeigte nach außen zur Welt. Vielleicht will sie damit sagen, dass Violetta von demselben Mörder umgebracht wurde. Oh Gott. Anna? Auf Twitter kam ein Kommentar alle 30 Sekunden erneut rein. Er stammte von einem Bot, nicht zurückverfolgbar. Es war ein Foto meiner Mädchen. Darunter stand: Rufen Sie mich sofort an. DL. Ich ertrage diese Scheiße nicht länger. Ich fahre nach Paris und nehme mir Gretchen persönlich vor. Okay, ich komme mit. Nein, tust du nicht. Ich begebe mich in eine sehr gefährliche Situation. Es geht vielleicht schief. Wenn sie mich umbringen, dann ist es vorbei. Du bist aus dem Schneider. Ich lasse es nicht zu, dass sie dir etwas tun. Wie willst du das machen? Es ihr einmal so richtig zeigen, indem du vor ihr in Ohnmacht fällst? Ich hab dich ins Kibo gerettet. Also, hör auf. Im Zug nach Paris schickte ich Dauphine Loire eine SMS. Wir kommen morgen zu Ihnen. Zur Villa Neuilly. Dann rief ich Hamish an. Es fühlte sich an wie ein Abschiedsgespräch. Ich sprach mit den Mädchen. Und sogar mit Estelle. Finn war eine ganze Weile auf der Zugtoilette verschwunden. Ich wusste, dass er kotzte. Dass er deprimiert und draufgängerisch war. Ich nahm ihn mit, weil ich Angst hatte. Ich bin ein Feigling und eine schlechte Freundin. Meine Gedanken rasten. Die Lösung schien ganz nah. Wir wollen, dass Sie mit dieser Sendung aufhören. Der Täter musste an Bord gewesen sein. Dauphine Loire fand heraus, dass er pleite war. Diese verdammte fette Kuh. Sie sehen jung aus für ihr Alter. Erstaunlich, wozu plastische Chirurgie heute in der Lage das ist. War nicht ihr Gepäck. Vielleicht war sie diejenige mit Größe 42. Violette war immer so zart. Die Tiegler-Villa stand ein Stück von der Straße zurückgesetzt, verborgen hinter einer Baumreihe und einer 2,5 Meter hohen Mauer. Wir stehen vor dem Tor der Villa. Wir gehen rein, um Gretchen Tiegler zu treffen. Drückt uns die Daumen. Ich weiß nicht, was wir erwarteten. Hunde oder Scharfschützen? Aber nichts geschah. Hinter uns wird das Tor geschlossen. Wir sind eingesperrt. Wir nähern uns dem Haus. Das müssen Sie sofort ausschalten. Okay, ist klar. Der Page kontrollierte, dass Finn die Aufnahme ausschaltete, das Mikro abnahm und das Handy in die obere Tasche seines Jacketts steckte. Kommen Sie. Hier entlang. Er ging zur rechten Wand. drückte mit drei Fingern auf ein Quadrat. Und in der Wand öffnete sich eine Tür. Mitten in dem sterilen Raum saß auf einem Sofa eine kleine Frau in einem blauen Kleid. Hallo. Ich bin Gretchen Tiegler. Neben ihr saß Dauphine Loire und spiegelte exakt ihre Haltung. Ich habe gehört, dass Sie den Tod meines Mannes untersuchen. In einem Podcast. Ja. Und dass Sie ihn vor ein paar Jahren kennengelernt haben. Mhm. Nun, wie nett. Wir musterten einander. Sie hatte mir so schreckliche Dinge angetan, aber sie sah mich ungerührt an. Ihr Blick war vielmehr streng. So als wäre ich in diesem Stück die Übeltäterin. Unsere Wege haben sich zuvor schon gekreuzt. Ich glaube, Sie nannten sich Sophie Buchanan. Ich nannte mich nicht so. Das war mein Name. Ich habe jemanden hier, der Sie kennt. Ich ahnte, wer da draußen war. Er war der einzige Mensch, vor dem ich mich noch fürchtete. Die Tür öffnete sich und der Mann betrat den Raum. Groß, schwarze Kampfmontur, schreckliche Narben im Gesicht. Einen Moment war ich wieder in der Küche meiner Mutter und hörte die Pfanne brutzeln. Erkennst du mich? Sie sind der Ölknabe. Und jetzt? Neues Spiel, neues Glück? Warten wir es ab. Schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Finn Cohn. Verdutzt ergriff er Finns ausgestreckte Hand. Es war ein eigentümlicher Moment. Finn starrte den Mann aus der Nähe an. Aber er wusste, was er tat. Haben Sie damals auch Aaron getötet? Meine Zeugin? Was geht's dich an? Gehen wir einfach davon aus, dass Sie es waren. Ihr Blut war überall in meiner Küche. Ich wette, die Polizei hat etwas davon aufgehoben. Und? Wir sind hier, um Sie nach dem Untergang der Dana zu fragen. Sie nehmen das doch nicht etwa auf. Das wäre wohl sinnlos. Wir wissen alle, wie das hier endet. Der Tee, Madame. Oh ja, sehr schön. Dauphine lief zum Teewagen, nahm die zwei Tassen, die darauf standen, und platzierte sie vor sich und Gretchen. Ihre Bewegungen ließen mich stutzen. Sie ähnelten jemandem. Sogar exakt. Wir wissen, dass Amila unschuldig ist. Dass in jener Nacht noch jemand anderes an Bord der Dana war und sich davonmachte. Sie haben das Collier, das mit dem Schiff hätte untergehen sollen. Dieses Märchen, das es Ihnen zugeschickt wurde, ist wirklich arg durchsichtig. Was meinen Sie damit? Leon war pleite. Wussten Sie davon? Er hat es gut getarnt. Sie waren wütend, als Sie dahinter kamen. Nun ja, ich hatte ihn bereits geheiratet. Aber Sie waren wütend genug, um seiner Ex-Frau Julia Parker die finanzielle Unterstützung zu entziehen. Nein, das habe ich nicht getan. Sie sah Dauphine an, die sich zu ihr beugte. Die Anwälte hatten ein Problem mit Julias Unterlagen. Es ist nur vorübergehend. Davon habe ich nichts gehört. Dauphine lügt. Julia hat seit 2 Jahren keine Unterstützung mehr bekommen. Und wovon lebt sie dann? Sie hat ein Haus von irgendeinem ehemaligen Liebhaber. Sie hat 2 feuchte Zimmer. Sie ist glücklich. Nein, Julia ist nicht glücklich. Sie ist tot. Sie wurde vor 2 Tagen ermordet. Wie bitte? Gretchen war aufrichtig schockiert. Reg dich nicht auf, Liebste. Macht Ihnen das zu schaffen, Dauphine? Natürlich. Das ist furchtbar. Nein, ich meine, Ihre Mutter einfach so da liegen zu lassen. Was? Sie sind nicht Dauphine Loire. Sie sind Violetta Parker und Sie haben Julia getötet. Was hast du getan? Ich schütze dich, Gretchen. Violetta nickte Scarface heran. Julia hat sich quer durchs Zimmer geschleppt, um an ein Foto von Ihnen zu gelangen. Haben Sie ihr beim Sterben zugesehen oder waren Sie zu sehr damit beschäftigt, den Koffer mit Dauphines Kleidung an sich zu bringen? Ach, hören Sie doch mit dem blöden Gerede auf! Sie konnten nicht glauben, dass sie den Koffer aufbewahrt hatte. Und sie brauchten ihn zurück, weil an den Sachen Dauphines DNA nachzuweisen sein würde. In Wirklichkeit verrottet Dauphines Leiche im Speiseraum der Dana. Was, Sie waren enge Freundinnen? Sie sind verflucht dämlich, Lady. War Dauphine ein wenig bedürftig, isoliert, hatte keine Freunde und suchte die schöne Violetta Dauphines Nähe. Ich konnte sehen, wie ihr klar wurde, dass Violetta ihre mollige Handlangerin manipuliert hatte. Hören Sie, Dauphine war ein guter Mensch. Aber sie ist verrückt geworden, als das mit Leon rauskam. Sie liebte Violetta, aber sie wollte nicht, dass ich sie alle unterstütze. Sie war wie besessen davon. Und dann hat sie den Champagner an Bord vergiftet und sie alle umgebracht. Vio wollte mich nur beschützen. Wie? Ist mit der Dana rausgefahren und hat sie versenkt. Sie tat es für mich. Sie wusste, dass ich keinen weiteren Skandal durchstehen würde. Dauphine hat nichts davon getan. Violetta war es. Und Sie wissen das. Hören Sie auf, mich zu schikanieren. Ich will nur, dass das alles vorbei ist. Steht in Ihrem Testament, dass Sie alles Dauphine hinterlassen. Woher wissen Sie das? Violetta ist jetzt Dauphine. Sie hat Dauphins Pass. Ihre Identität. Sie widern mich an. Betrunken in einem Hotelzimmer mit 4 Männern. Was haben Sie erwartet? Sie wird sie umbringen. Sie dummes, hemmungsloses Miststück. Sie wusste, dass ich recht hatte. Doch sie gab ein Zeichen und Scarface stürzte sich auf mich. Jetzt! Es ging so schnell, ich konnte mich kaum wehren. Schon sah ich die Waffe in meinem Gesicht. Ja. Polizei! Waffe runter! Wie geht's dir? Geht so. Wie lange bin ich hier? Seit einem Tag. Es besteht der Verdacht auf ein Schädelhirntrauma. Ist er abgerissen? Der Livestream? Nein. Er ist die ganze Zeit mitgelaufen. Wir haben alles. Scarface in anschaulicher Nahaufnahme, Violettas Geständnis, alles. Wieso war die Polizei so schnell da? Ich hatte ihnen den Tipp gegeben. Und als Scarface im Bild war, haben sie sofort mobil gemacht. Er wird in mehreren Ländern polizeilich gesucht. Und dann? Gretchen und Violetta wurden von der französischen Polizei wegen Verabredung zum Mord verhaftet. Und die Italiener wollen Violetta wegen des Mordes an Giulia vernehmen. Was ist mit der Dana? Die Ermittlungen werden wieder aufgenommen. Gut. Wie sind die Zugriffszahlen? Millionen. Trina Keeney ist auf Platz 2. Sie will einen Crossover-Podcast mit uns machen. Gern. Ich mag sie. Wir sprachen über Dauphine Loire und den jungen Mark Parker, beide tot. Und Leon. Er war nicht mehr mein Freund. Ich wusste, er war habgierig und oberflächlich, aber auch bezaubernd. Gegen 10 ließ die Wirkung der Medikamente nach und auf einmal wurde mir meine Situation bewusst. Ich war nicht ermordet worden. Die Welt ist voll von uns, jede 5. Frau. Wir erzählen unsere Geschichte meistens nicht. Wenn wir es überlebt haben, kann das ja nur bedeuten, dass es schon nicht so schlimm war. Es bedeutet nie, dass wir verdammt beeindruckend sind. Klare Sache. Hörspiel in 2 Teilen nach dem Roman von Denise Mina. Aus dem Englischen von Zoe Beck. 2. Teil. Anna, Marie Löcker. Finn, Daniel Rotaug. Gretchen Tiegler oder Thormeyer. Adam, Werner Wölbern. Albert, Wolf-Dietrich Sprenger. Trina, Leonie Reiner. Podcast-Erzähler, Christian Redl. In weiteren Rollen: Katja Brügger, Katja Danowski, Tim Grobe, Oskar Ketelhut, Matti Krause, Levin Liam, Björn Meyer und viele andere. Komposition Andreas Bick. Technische Realisation Christian Alpen und Sebastian Ohm. Regieassistenz Kerstin Düring und Sarah Veit. Dramaturgie Christiane Ohaus. Hörspielbearbeitung und Regie Janine Lüttmann. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2021.